Die oberste Volksversammlung der TVRK veröffentlichte am 29. Juni den Beschluss Nummer 5 über die Gründung des Komitees für friedliche Vereinigung des Vaterlandes der TVRK. Darin hieß es, dass die oberste Volksversammlung der TVRK in Widerspiegelung des Wunsches und Strebens der ganzen Nation nach der Vereinigung des Landes das Komitee für friedliche Vereinigung des Vaterlandes der TVRK bildet und das Sekretariat des Komitees für die friedliche Vereinigung des Vaterlandes auflöst, um die eigenständige Linie und den Kurs für Vereinigung des Vaterlandes, die auf dem 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas dargelegt wurden, konsequent durchzusetzen und den heiligen Kampf für das souveräne das Schicksal der Nation und die helle Zukunft der Vereinigung und des Gedeihens voller Kraft zu organisieren und zu entfalten.